Kriminalgeschichten. Fünfter Teil. Falschmünze, Meineidige, Betrüger, dem Scheine nach. Englische Kriminalanekdote. Jakob Dumoulin war einer von den französischen Hugenotten, die der Religionseifer des so oft zur Unzeit großgenannten Ludwig XIV. Aus ihrem Vaterlande vertrieb. Mit Weib und Kind floh er im letzten Regierungsjahre Karls II. Nach England und nützte seine wenige noch gerettete Barschaft zum Ankauf einiger beim Zollhause für verfallen erklärter Waren, die er dann stückweis wieder mit einem mäßigen Gewinn zu verkaufen strebte. Handelsleute dieser Art stehen gewöhnlich in England eben nicht im Kredit der tadelfreisten Ehrlichkeit, da sie mit Waren handeln, worauf fast immer ein hoher Impost steht und mit welchem ein vorzüglicher Schleichhandel getrieben wird, so gilt selbst der Ankauf beim königlichen Zollhause nur größtenteils für einen Deckmantel eigener Kontrabande. Dumoulin, überdies noch Ausländer und von einer Landsmannschaft, die man in England niemals liebte, blieb sehr natürlich von diesem Verdacht auch nicht befreit. Dennoch hätte er dies leicht verschmerzen können, wäre nur zu jenem allgemeinen Argwohn nicht noch ein neuer, bloß persönlicher hinzugekommen. Man bemerkte nämlich in einiger Zeit, dass Dumoulin oft falsches Gold ausgäbe. Es noch dazu auf eine Art ausgäbe, die ihn zwiefach verhasst machen musste. Wenn er von rechtlichen Leuten Geld empfangen hatte, kam er nach einiger Zeit mit falsch gemünzten Stücken, behauptete, solche von ihnen empfangen zu haben und verlangte Auswechslung derselben. Wiewohl nun jene oft mit vieler Hitze es ableugneten, so blieb er doch, wenn nicht ganz unleugbare Umstände vom Gegenteil ihn überführten, stets sehr hartnäckig auf seine Beschuldigung, brachte sich dadurch bald in einen üblen Ruf, verlor allmählich seine Kunden und endlich fast seinen ganzen Kredit. Einst fügte es sich, dass er an einen gewissen William Harris, der noch nie mit ihm in Verkehr gestanden hatte, einige Waren, 78 Pfund am Werte, verkaufte und das Geld von ihm sofort in Guineen und Portugalesern empfing. Unter diesem Golde kamen dem Dumoulin zwar gleich anfangs einige Stücke verdächtig vor, da ihm aber sein Käufer auf Ehre versicherte, dass er sie alle sorgfältig untersucht und gerade diese Stücke selbst gewogen habe, so nahm er sie an und stellte über die ganze Summe eine Quittung aus. Einige Tage vergingen. Plötzlich suchte Dumoulin seinen Abkäufer wieder auf, brachte 6 Goldstücke zum Vorschein und versicherte, sie wären ein Teil jener empfangenen Summe, aber von so schlechtem Metall, dass er ihre Auswechslung begehren müsse. Harris untersuchte dieselben, erkannte ebenfalls ihre Unechtheit, behauptete aber zugleich, er wisse gewiss, dass sie nicht unter seiner Auszahlung befindlich gewesen wären. Dumoulin blieb auf seinem Satze. Er habe, sagte er, dieses Geld in einen Schubladen ganz allein gelegt, habe es sofort zur Bezahlung eines bald gefälligen Wechsels bestimmt, habe, da solcher heute eingegangen, das bisher verschlossene Fach geöffnet und beim Aufzählen diese unechten Stücke gefunden. Kein anderer Mensch sei in diesen Schrank gekommen, kein Irrtum sei möglich und ganz gewiss wären es dieselben Münzen, die er gleich anfangs habe ausschießen wollen. Harris geriet nun auch in Eifer und beschuldigte seinen Gegner der Betrügerei. Dumoulin, durch diesen Vorwurf nicht in Furcht, aber wohl in Zorn gebracht, ging zu einem Friedensrichter, beschwur, was er kurz vorher angegeben hatte und erhielt, dass Harris diese 6 unechten Goldstücke mit richtigen austauschen musste. Wie sehr dem Letzten dies verdroß, kann man leicht denken. Überzeugt, dass Dumoulin nicht nur ihn betrogen, sondern den Betrug auch mit einem Meineide unterstützt habe, erzählte er diesen Vorfall, wo er nur hinkam, schimpfte auf den diebischen Franzosen, so viel er nur konnte, und traf auf eine Menge Menschen, die ihm von eben demselben ähnliche Vorfälle erzählten. So formte sich ein Gerücht, das bald weiter um sich griff. Und da Dumoulin sah, dass fast alle ehrliche Leute sich seines Umgangs entäußerten, da ihm der Grund davon nicht lange fremd blieb, und da er hörte, dass Harris allenthalben laut gegen ihn spreche, so belangte er ihn dieser ehrenrührigen Reden halber gerichtlich. Hierdurch aufs Äußerste gebracht, behauptete letztere nicht nur seine Rede, sondern da er auch auf noch mehrere Zeugen sich berief, die von Dumoulin auf gleiche Art betrogen wären, setzte er endlich durch, dass solcher als ein falscher Münzer verhaftet und eine Haussuchung bei ihm verordnet wurde. Es war kaum möglich, noch mehr zu finden, als man hier wirklich fand. Denn man traf in einer Schublade ganz allein eine Menge falscher Goldmünzen, traf eine ziemliche Anzahl von gleichem Gehalt unter anderem Gelde an anderen Orten verstreut an, entdeckte, als man weitersuchte, verschiedene Feilen, eine Flasche von Goldscheidewasser, gestoßene Kreide, ein paar Geldstempel und noch andere Werkzeuge zum Münzen. Nun war wohl kein Zweifel mehr, dass der Verhaftete nicht nur ein Betrüger, sondern auch ein Betrüger von der abscheulichsten Gattung sei. Die Art und Weise, wie er die Münzen auszustreuen gesucht hatte, wie er sie Leuten aufgedrungen, die ihn vorher ehrlich und redlich bezahlten, die Unverschämtheit, womit er seine Forderung unterstützt, den Meineid, den er geschworen, die Klage, die er gegen Harris erhoben hatte, selbst die trotzige Unwissenheit, mit welcher er noch jetzt nichts begreifen wollte und mit welcher er Dinge ableugnete, die man ihm vor Augen legte. Alles dies vergrößerte seine Schuld und seine Strafbarkeit bei jedem, der davon hörte. Man verglich die zum Prägen gefundenen Werkzeuge mit den ausgegebenen und bei ihm angetroffenen Münzen. Man verglich das noch ungemünzt gefundene Metall mit dem gemünzten. Es war beides so übereinstimmend, dass er die Gleichheit selbst nicht leugnen konnte. Aber die Tat sowohl als auch die kleinste Kenntnis von ihr leugnete er hartnäckig. Die Geschworenen ließen jedoch sich dadurch nicht einen Augenblick irren, das schuldig, ohne erst abzutreten, auszusprechen. Der Tag seines Todes ward angesetzt. Ungefähr 3 Tage vor demselben trug es sich zu, dass ein gewisser Williams, der anfangs bei einem Petschierstecher in die Lehre gegangen, dann aber von diesem Gewerbe wieder ausgetreten war und mit kleinen Hantierungen sich beschäftigte, von einem Hause herabfiel und auf der Stelle tot liegen blieb. Seine hochschwangere Frau entsetzte sich darüber dergestalt, dass sie sofort missgebar. Sie merkte bald, dass dies ihr Ende sein werde. Sie ließ daher so schleunig als möglich Dumoulins Gattin rufen, begehrte, dass man sie beide allein lasse und tat ihr dann ungefähr folgende Eröffnung. »Binnen wenig Minuten stehe ich wahrscheinlich vor dem Thron eines höheren Richters. Unmöglich kann ich, wissentlich mit Blutschuld beladen, vor ihm treten. Ihr Mann ist ganz schuldlos an dem Verbrechen, wofür er sterben soll. Aber leider der meinige war es nicht. Schon seit mehreren Jahren stand er mit 3 anderen Falschmünzern in genauer Verbindung. Von dem, was sie prägten, habe ich selbst manches unter die Leute gebracht und besitze mithin Kenntnis von allem. Einer der übrigen 3 vermietete sich zu ihrem Mann, mit Dietrichen zur Eröffnung aller Schlösser hinlänglich versehen, hat er, so oft sich Gelegenheit fand, das Schreibepult und die übrigen Schränke, wo sein Herr seine Einnahme zu verwahren pflegte, eröffnet, gutes Gold herausgenommen und so viel Unechtes dafür hingelegt. Auf diese Weise, die ich freilich jetzt für abscheulich erkenne, ist der arme Dumoulin um Handlung, Kredit und Freiheit gekommen und würde jetzt sogar bald sein Leben eingebüßt haben, wenn nicht die Strafgerichte des Himmels meinen Mann und mich ergriffen hätten. Nur mit größter Anstrengung und höchster Gewissensunruhe vermochte die Kranke, oder Sterbende vielmehr, diese Erzählung abzulegen. Ihre Kräfte waren nunmehr erschöpft. Nachdem sie nur noch die Namen und den Wohnort der beiden anderen von ihr Beschuldigten angegeben hatte, ward sie von Zuckungen überfallen, ward sprachlos und verschied wenige Minuten darauf. Dumoulins Frau begab sich sofort zum Richter, erzählte ihm das eben Gehörte, gab die drei Personen an und bewirkte, dass sie noch diesen Tag in Verhaft genommen und jeder besonders verhört wurden. Dumoulins Bedienter kam zuerst an diese Reihe. Aber er leugnete alles geradezu. Er hatte in seinem Leben nicht gehört, wie man Geld präge, hatte den gestorbenen Williams und dessen Frau nie gekannt, hatte nie wissentlich einen Penny falsches Geld ausgegeben. Kurz war so schuldlos als möglich. Ganz die gleiche Melodie stimmte auch der zweite ein. Aber als der dritte verhört wurde, kam gerade ein Gerichtsdiener, der zur Durchsuchung ihrer Wohnungen abgeschickt worden war, zurück und brachte eine Menge falscher Münzen, falsches rohes Metall und Werkzeuge, die zum Prägen gebraucht werden konnten, mit sich. Die Vorlegung von diesem allen machte diesen Verhafteten, der sonst auch geleugnet hätte, stutzig. Der Richter drang ernstlicher in ihn und machte ihm zugleich einige entfernte Hoffnung, durch ein aufrichtiges Geständnis sein Leben fristen zu können. Dies wirkte endlich. Er bekannte, dass er schon lange mit dem Gestorbenen und mit dem, der vor ihm verhört worden, in Verbindung gestanden habe. Dass beide oft in seiner Gegenwart und mit seiner Teilnahme falsches Gold geprägt hätten, dass er aber von der Art und Weise, wie es untergebracht worden, keine Kenntnis habe, weil dies bloß Williams und vielleicht auch Dumoulins Bediente auf sich genommen hätten. Auf dieses, nachher noch umständlicher wiederholte Geständnis und auf die wahrhaft befundene Anzeige, wo man noch mehr Prägewerkzeug und falsche Münzen finden würde, schob man nicht nur Dumoulins Hinrichtung auf, sondern jene beiden wurden auch für überführt und des Todes schuldig erklärt. Gleichwohl leugneten sie immerfort hartnäckig ihr Vergehen. Und auch gegen Dumoulin wollte der Verdacht, wenigstens bei vielen im Volk, noch nicht verschwinden. Dass jene später Verhafteten schuldig wären, zweifelte man keineswegs. Aber dass die Anklage gegen sie bloß angestellt worden sei, um den ebenso schuldigen Dumoulin zu retten, glaubte man allerdings. Den Umstand, dass man falsches Gold nicht nur zerstreut, sondern auch in ganzen Haufen bei ihm angetroffen, konnte er noch zur Not durch den Vorwand entkräften, dass es in Geldzahlungen von Unbekannten, an welche er sich nicht mehr zu halten wisse, empfangen und nachher ausgeglaubt habe. Doch der üble Umstand, dass man Stempel und andere Prägewerkzeuge bei ihm so wohl verwahrt gefunden, konnte durch seine immer im allgemeinsten Ausdruck gemachte Versicherung, dass er nicht wisse noch begreifen könne, wo sie herkommen, nicht widerlegt werden. Auch hatte man von der Betrügerei seines Bedienten immer noch kein rechtes, gültiges Zeugnis. Jener eingeständige Falschmünzer hatte nur gegen den Gestorbenen und gegen den zweiten Mitschuldigen gehörig und bestimmt ausgesagt. Williams Frau war tot. Ihre Erzählung hatte nur Dumoulins Gattin mit angehört, die hier unmöglich für unparteiisch gelten konnte. Von den Überwiesenen hatte freilich keiner den Dumoulin selbst als Mitschuldigen angegeben. Seine Freunde hoben diesen Umstand sehr zu seinem Vorteil aus. Recht betrachtet bewies er nichts. Die aufgefundenen Stempel blieben immer dem ungeachtet ein harter Verdacht. Doch während auf diese Art die öffentliche Meinung noch hin und her schwankte, war man so glücklich, bei einer nochmaligen Untersuchung in einem Schranke, der Dumoulins Diener gehörte, eine kleine, sehr gut verborgene Schublade und in dieser einen bunt Schlüssel nebst einem in Wachs abgedrückten zu finden. Diesen Abdruck verglich man mit den Schlüsseln selbst, und siehe da, derjenige, der genau hineinpasste, schloss jenen Schrank Dumoulins, in welchem man die Stempel und die einzelnen Haufen falscher Münzen angetroffen hatte. Als man daher diesen Menschen nochmals verhörte, legte man ihm ganz unerwartet Schlüssel und Wachsabdruck vor und fragte ihn, was er noch gegen diesen Beweis einzuwenden habe. Jetzt erschrak und erblaßte er. Die Tränen traten ihm in die Augen und er bekannte, ja, er sei schon verschiedene Jahre hindurch nicht nur Münzverfälscher, sondern auch vorzüglich derjenige gewesen, der die falsche Münze seiner Genossen in Umlauf zu bringen gewusst habe. Bloß in dieser Absicht habe er sich zum Dumoulin vermietet, habe zu allen seinen Schränken und Kassen sich bald Nachschlüssel zu verschaffen gewusst, habe sich aber sorgfältig gehütet, auch nur das Geringste zu entwenden, damit man seinen Auswechslungskunstgriff umso weniger argwöhnen möge. Als der Handel mit Harris gerichtlich geworden, sei er in Sorgen geraten, weil er wohl gewusst, dass er die in seiner Kiste befindlichen Werkzeuge auf den Fall einer Haussuchung in der heimlichen Schublade, auf welche er sein ganzes Vertrauen gesetzt, nicht lassen könne. Immer habe er daher von ihnen, so viel er gekonnt, bei sich getragen. Als die Gerichtsbedienten zur wirklichen Untersuchung beordert worden, habe er sie von weitem kommen gesehen, sei so schnell als möglich in seines schon verhafteten Herrn Kabinett geeilt, habe solches sowohl als den Geldkasten und Hauptschrank mit Nachschlüsseln geöffnet, Stempel, Metalle, Scheidewasser, noch andere Werkzeuge und mehrere falsche Münzen hineingeworfen und habe alles kaum wieder verschließen können, als die Gerichtspersonen schon vor der Türe erschienen wären. Auf diese Art war Dumoulins Unschuld nun am Tag gebracht und gerettet. Alle Umstände, die vorher wider ihn zeugten, waren aufgeklärt. Der Eid, den er gegen Harris ablegte, dass er die Münze, welche er zurückbrachte, wirklich von ihm empfangen habe, dieser Eid war freilich ein Meineid gewesen. Aber weder Nachlässigkeit noch Unachtsamkeit, am allerwenigsten Bosheit, hatte denselben verursacht. Er hatte die falschen Goldstücken wirklich in dem Fache gefunden, in welchem er jene Summe allein aufbewahrt hatte. Dass sie inmittels durch eine andere Hand verfälscht wurden, konnte er auf keine Art mutmaßen. Wenn man übrigens bedenkt, wie manche Zufälligkeit sich ereignen musste, um einen schuldlosen, schon auf so vielfältige Art tief gebeugten Mann, das Letzte, was ihm ein treuloser Bediente noch übrig gelassen, das Leben zu retten. Wenn man erwägt, wie ohne Williams jähen Tod, ohne seiner Frauen letzte Gewissensangst, Dumoulin in aller Augen als ein mannigfacher verstockter Verbrecher hingerichtet worden wäre, dann kann man sich wohl nicht eines kleinen Schauders bei dem Gedanken enthalten. Wie oft mag nicht selbst bei sorgfältiger Gerechtigkeit die Unschuld bluten, indes die Bosheit mit heimlichem Hohnlachen zuschaut. Mordbesteller oder Mörder? Welche von beiden der Strafbarste? Diese ganze Kriminalgeschichte ist Zug für Zug aus authentischen Quellen genommen, die ein günstiger Zufall mir in die Hände führte. Vielleicht dürften einige meiner Leser ihren Abdruck wenigstens hier tadelnswert finden, weil es ihr ganz an Verwicklung und zumal an dem, was man romantischen Anstrich nennt, gebricht. Doch, denke ich, wird man einige Züge der menschlichen Natur, zumal in den untersten Klassen, in ihr antreffen, die der Aufmerksamkeit nicht unwert sind. Und auch der Zweifel der Richter am Schluss schien mir derselben das ganze Alltägliche zu benehmen. Johann Zenn, 2 Sternchen, ein junger Bauer im Dorfe Nautunitz, lebte als einziger Sohn im Hause seines Vaters, dessen Wirtschaft er einst zu erben gedachte. Im 20. Jahre heiratete er eine Bäuerin aus Jarpitz, die Tochter nicht ganz unbemittelter Eltern. Ein Mädchen, wenige Wochen über 15 Jahre alt, auch von Gestalt ziemlich artig, deren er aber in der Ehe bald satt ward. Warum? Wusste er nachher selbst nicht anzugeben. Sie hab es nie recht gut mit ihm gemeint, und als er einst krank gewesen, ihn nicht gehörig gepflegt. So sagte er nach ihrem Tode vor Gerichte. Bei ihrem Leben hatte er sich schon bei einer Nachbarin beschwert, seine Frau tauge nicht zur Wirtschaft. Wohl möglich, dass er bei ihrer ganzen großen Jugend in beiden Punkten, zumal im letzteren, nicht ganz Unrecht hatte. Doch galt sie bei allen ihren Bekannten für ein stilles, gefälliges, fleißiges Geschöpfe. Zenns eigene Eltern, wovon die Mutter überdies Stiefmutter war, gaben der Schwiegertochter auch im Grabe noch, zu einer Zeit, wo sie ihren Sohn gern entschuldigt hätten, ein günstiges Zeugnis. Und ein paar einzelne Züge von Gutmütigkeit werden im Verfolge dieser Erzählung vorkommen. Er gestand überdies selbst, bald nach seiner Hochzeit zu Strestokluck beim Tanze eine gewisse Dirne von Tellitz kennengelernt zu haben, die er gewiss geehelicht haben würde, wenn er nur erst seine jetzige Frau los gewesen wäre. Vielleicht war es daher diese neue Liebe, vielleicht auch bloß ein natürlicher Wankelmut, der ihn antrieb, schon vor Verlauf des zweiten Jahres nichts sehnlicher zu wünschen, als bald wieder Witwer zu werden, oder vielmehr sich selbst zum Witwer zu machen. Seine ersten Gedanken gingen jetzt, sehr nach gewöhnlicher Art roher Seelen, auf abergläubische Mittel. Mit nichts schlägt der Pöbel lieber tot als mit Sympathie, wie er es nennt. Und zwar sehr natürlich, wie mich dünkt. Nicht nur, weil er steif und fest an den Einfluss solcher Alfanzereien glaubt, sondern weil er die Strafbarkeit seines Vorhabens zu mindern hofft, wenn er sogenannte höhere Wesen gewissermaßen zu seinen Mitschuldigen machen kann. Mögen es diese verantworten, denkt er. Der Pöbel aller Zeiten und aller Stände ist eben daher auch ein solcher Liebhaber von Zaubereien. Und die Zauberer der rohen Völker sind am meisten im Besitz, Böses zu tun. Auch Zenn, 2 Sternchen, erkundigte sich daher gesprächsweise bei einigen seiner Bekannten, ob die nicht jemanden, der gemeinen Mundart nach, verderben könnten. Erfuhr manche Gaukeleien. Ich könnte viele davon anführen, denn sie waren im Verhöre angegeben. Aber sie wetteiferten unter sich an Torheit, zum Teil auch an Ekel. Nur eine kommt im Verfolge noch vor. Kirchhof, Sarg, Blut, menschlicher Unflat sogar spielten bei allen wichtige Rollen. Hatte große Lust, jede derselben zu versuchen, fand aber auch bei jeder gewisse Schwierigkeiten, die bald durch seine Feigheit, bald durch eine andere Zufälligkeit für ihn unübersteiglich wurden. Und fing sich nun an, nach solchen Dingen zu erkundigen, deren Erfolg natürlicher und sicherer wäre. So fragte er unter anderem einen gewissen Pokorny, Bauer von Pschilep, ob er nicht ein Mittel wisse, wodurch man auf der Stelle eine Stute umfallen machen könne. Er wolle ihm zuweilen dafür 2 Gulden, auch oft Brot und Mehl schenken. So versicherte er eine Hirtensfrau, dass er denjenigen reichlich bezahlen wolle, der ihm von seiner Frau helfe. Reden dieser Art, die nachher auch zuerst den Argwohn des Mords auf ihn brachten, hätten eigentlich gleich damals ihn verdächtig machen können. Aber sie blieben ungeachtet und galten zumal die letztere für Äußerung eines raschen Unwillens, der unter der ungebildeten Klasse von Menschen nicht gar selten sich finden mag. Kurz, Zen hatte seine Frau nun ins dritte Jahr und konnte ihrer immer noch nicht loswerden. Aber jetzt, mit Anfang des Jahres 1791, zog zu seinen Eltern ein Knecht, Josef So zwei Sternchen, von Prag gebürtig, auf welchen Zen sofort ein unseliges Zutrauen setzte. Es war ein Mensch schon nahe am 30., der von seinem vorigen Diensten ein günstiges Zeugnis der Treue und Tätigkeit mitbrachte. Aber eine gewisse trotzige Miene und der Umstand, dass er sehr arm war, machten jenem Hoffnung, dass So zwei Sternchen zu allem Möglichen sich werde erkaufen lassen. Und gleich in der ersten Woche suchte Zen dahin einzulenken. Freilich waren seine ersten Fragen äußerst entfernt und erkundigten sich bloß, ob er nicht mit gewissen Mitteln bekannt sei, ob er ihm nicht einen gewissen Dienst leisten wolle, wofür er es dann lebenslang bei ihm guthaben könne, und dergleichen mehr. Da aber So, wie sehr natürlich, hierauf weder mit Ja noch Nein, sondern mit der Gegenfrage, was er denn eigentlich damit meine, antwortete, so entdeckte er sich ihm ganz, schwur, dass er seine Frau von Herzensgrunde hasse, dass er nicht eher ruhig sein könne, bis sie im Grabe liege, und bat ihn um Rat sowohl als um Beistand. So war anfangs allerdings betreten. Doch die gefährliche Aussicht auf Gewinn und auf einen Dienst, wo er lebenslang gut haben sollte, blendete ihn bald. Auch der Umstand, dass er in den ersten paar Monaten gewiss noch keinen ernstlichen Anteil nahm, entschuldigt ihn mitnichten, denn es war schon strafbar genug, dass er ihn nur zu nehmen schien. Ihre ersten Beratschlagungen liefen abermals auf abergläubische Possen hinaus. Zen hatte gehört, wenn man ein Hemde bekommen könne, das ein Leichnam schon im Sarge angehabt, so müsse derjenige, der es unwissend wieder anlege, sterben. Er trug daher Sorgen auf, ihm ein solches Hemde vom Gottesacker zu Czerwinka zu verschaffen. Wahrscheinlich aus heimlicher Furcht spielte dieser den Ungläubigen, versicherte dieser, dass ein solches Mittel durchaus nichts helfe, und brachte andere in Vorschlag, die, womöglich, noch sinnloser und ebenso unausführbar waren. Die Reihe traf daher wiederum Gift. Schon Herr Klein in seinem vortrefflichen Annalen preußischer Gesetzgebung macht an mehreren Orten die Bemerkung, dass gerade die niedrigere Klasse von Menschen in Deutschland weit mehr als die vornehmere, wenn sie Rache, Hass oder Schadensabsicht zu befriedigen sucht, ihre Zuflucht zu Vergiftungen nimmt. In anderen Ländern tut es die vornehmere Klasse. So entsann sich, dass sein voriger Dienstherr, ein Gastwirt zu Horzin, Rattenpulver besessen habe. Zen drang sofort in ihn hinzugehen und solches zu holen. Der Knecht ging, doch nur zum Schein. Sein Gewissen erwachte. Er gab vor, kein solches Pulver mehr gefunden zu haben. Als Zen noch ein paar Mal ihn hinschicken wollte, brachte So, um nur Ruhe zu haben, gepülvertes Glas zurück. Widerriet aber selbst, solches der Frau zu geben, weil es nichts schaden würde. Auch Zen scheint den Betrug gemerkt zu haben. Er vergrub das Pulver im Stall und setzte desto schärfer in Zorn, nach Prag zu gehen und sich bei seinem da noch lebenden Vater zu erkundigen, wie man Gift bekommen könne. Hier ein trauriger Beweis mehr, für wie weniges Geld die dürftige Unwissenheit zum Laster oder wenigstens zur Beförderung des Lasters sich erkaufen lässt. Der Alte widerriet es anfangs seinem Sohn höchlich, mit solchen Dingen sich zu befassen. Doch als er hörte, dass Zen es gern reichlich bezahlen wolle, erbot er sich endlich doch, ein solches Mittel zu verschaffen, und gab, nachdem er sich noch ein paar Mal dran erinnern lassen, für einen baren Gulden ein grünliches Pulver her, das er für Gift erklärte, das aber, wie man nachher erfuhr, bloß in gestoßenem Grünspan bestand. Voll Freuden brachte Zen wirklich seiner Frau solches Imbiere bei. Aber es bewirkte bloß ein starkes Erbrechen. Sie genas bald wieder. Auf ihren Mann warf sie auch nicht den geringsten Verdacht. Diese Genesung verdroß den Nichtswürdigen äußerst. Er tat nun, so Zorn, da selbst solche Mittel misslangen, immer noch gewalttätigere Vorschläge. Er wollte mit seiner Frau auf ein ungefähr 2 Meilen entlegenes Dorf gehen. Auf dem Heimweg sollte Saul im Walde aufpassen, sollte ihn selbst mit Stricken binden und die Frau totschlagen. Er brachte ihm ein paar neue Stricke dazu. Er bot ihm Geld über Geld. Dem Knechte schien dieses doch allzu gewagt. Zen ließ sich nicht irren. Er hatte bald einen anderen Plan. Er wollte mit seinem Vater nach Prag gehen. Des Nachts sollte Saul die Mutter in der Stube versperren, die Frau in der Kammer erwürgen. Damit der Verdacht auf Räuber falle, könnten ja auch die Betten weggetragen und irgendwohin versteckt werden. Zorn schien die Rolle, die er dabei zu spielen habe, so gefährlich wie die vorige. Noch mehr, sein Gewissen erwachte abermals. Er machte sich ein Behelf und ging nach Japitz zu Zens Schwiegereltern. Er versicherte späterhin vor Gerichte, damals entschlossen gewesen zu sein, diesen Eltern zu entdecken, was Zen gegen seine Frau im Schilde führe. Er habe eben deswegen sie selbst sowohl als auch das Dienstmensch befragt, was die Tochter von der Behandlung ihres Mannes sage, und zu verstehen gegeben, dass solche sehr übel dran sei. Da er aber zu seiner Verwunderung gehört, dass die junge Frau nie auch nur die geringste Klage über ihren Mann geführt, so habe er ebenfalls geschwiegen. Kurz vor dieser Zeit hatte Zen eine Entdeckung gemacht, die allein schon ein minder verstocktes Herz auf bessere Gedanken geleitet haben würde. Er merkte, dass seine Frau schwanger und wenigstens schon im 6. Monat schwanger sei. Aus einer sonderbaren Schüchternheit hatte sie nie weder ihren Schwiegereltern noch ihrem Manne ein Wort davon gesagt. Dass bei diesem Letzten auch nur der entfernteste Verdacht, als ob er nicht Vater sei, obgewaltet, davon fand sich nirgends eine Spur. Aber ebenso wenig änderte diese Entdeckung seinen Vorsatz. Vielmehr glaubte er umso mehr, die Ausführung des Letzteren beschleunigen zu müssen. Er befahl dem Knechte, ihm im Walde 2 tüchtige eichne Knüttel abzuschneiden und irgendwo im Hause zu verstecken. Er sei, sagte er, willens, seine Frau nächstens einmal, noch vor Tagesanbruch, zu ihren Eltern zu senden. Dann könnten sie ihr nach und im Busche sie totschlagen. Saul, entweder um wenigstens den Anschein nach seinen Willen zu tun oder auch wirklich zur Tat bereitwilliger, wenn er bei ihr einen Genossen habe, brachte die Knittel. Der Ehemann quälte von nun an in geheim sein Weib, dass sie doch einmal nach Hause gehen dürfe und ihren Vater um Geld, dessen er bedürfe, ansprechen solle. Dass auch dies eine Unwahrheit war, sieht man daraus, dass er nachher allerdings bares Geld hatte, den Mörder zu lohnen. Und die Unglückliche war gutherzig genug, dreinzuwilligen. Der letzte Sonntag im November war zu diesem betrüblichen Gange angesetzt. Gleich am frühesten Morgen war Zen im Stall und trieb Zorn an, diese schöne Gelegenheit nicht zu verabsäumen. Vom Selbstmitgehen sprach er freilich nichts weiter, aber desto mehr vom Belohnen. Zorn weigerte sich durchaus. Bald darauf kam Zen wieder. 20 Gulden, eine Mütze und ein Kamisol wurden versprochen. Auch die schon oft geschehene Versicherung, dass er es dann lebenslang bei ihm gut haben solle, wiederholt. So fing an zu wanken. Zen kam 3. Mal, brachte selbst einen von den versteckten Knitteln herbei, drang noch stärker in ihn, machte ihm alles so leicht als möglich. Und so weigerte sich immer minder, schloss endlich mit der elenden Ausflucht, dass er bei jetziger kalten Witterung keine Bedeckung an den Füßen habe. Zen brachte ihm gleich drauf seine eigenen Filzschuhe, sagte ihm, dass seine Frau soeben fort sei, dass er noch aufs Freundlichste mit ihr gesprochen und ihr bis in Garten das Geleite gegeben habe, um gewiss zu sein, welchen Weg sie gehen. Wenn der Knecht jetzt ihr nacheile, müsse er gerade im Anfange des Gebüsches sie treffen. So tat es. Ungefähr eine halbe Viertelmeile weit holt er sie ein. Die Ärmste mochte ganz unbekümmert ihren Weg fortgegangen sein, mochte den ihr Nacheilenden ebenso wenig gesehen, als ihn vorher vermutet haben. »Da er nun dicht bei ihr gewesen«, sagte jener Elende nachher aus, »hab er die Augen fest zugedrückt und ihr mit dem Knittel einen solchen Schlag auf den Kopf gegeben, dass sie sofort mit zerschmettertem Schädel rückwärts gesunken und nur noch »Matitschko Hajowska« ausgerufen habe.« So viel als Mutter Maria zu Hayek, weil an diesem letzten Orte ein Marienbild ist, worauf der Glaube der gemeinen Menge viel hält. Dass der Mörder die Augen bei dem tödlichen Schlage zuschloss, hat, dünkt mich, etwas Charakteristisches vom Gefühl der Schändlichkeit seiner Tat, die er sich lieber selbst nicht mit angesehen hätte, in sich. Nachher wenigstens muß der Mörder nur allzu gut mit offenen Augen vollendet haben. Denn er wiederholte seine Schläge wohl noch 5 bis 6 Mal, um gewiss zu sein, dass sie nicht mehr lebe. Da ihm Zen auch befohlen, ihr die Röcke auszuziehen und sie heimzubringen, wahrscheinlich damit man wieder auf Räuber raten möge, so tat die Sor wirklich. Aber eine Art von Schauder schien ihn zu ergreifen. Er warf sie wieder neben ihr hin, eilte heim und versicherte den Bösewicht, der ihn geschickt hatte, dass alles vollbracht sei. Beide konnten ein paar Stunden darauf gelassen in die Kirche gehen. Sor erhielt von Zen abschläglich 4 Gulden und die Versicherung, das Übrige richtig nachzutragen. Beiher ermahnt er ihn immer, ja nichts zu gestehen, wenn er doch vielleicht in Verdacht käme und befragt würde. Auch dürfe er sich nicht fürchten, selbst einen Meineid zu schwören, denn es sei bloßer Aberglaube, dass man dann binnen Jahr und Tag sterben müsse. Eine Tröstung, die im Munde eines solchen selbst abergläubischen Bösewichts fast drollig klingen würde, wenn sie bei einer anderen, minder grässlichen Gelegenheit gegeben worden wäre. Einige Stunden nachher ward der Leichnam der Ermordeten gefunden. Zen spielte, so gut er konnte, den Erschrockenen und Betrübten. Doch nicht lange entging er und Sor dem Verdachte, seine früheren Reden bei jener Hirtin und anderen Bekannten erregten jetzt erst Mutmaßungen. Auch hatten die Nachbarn eine Mannsperson früh aus Zens Garten, jenem Busche, wo man die Tat geschehen, zulaufen gesehen und argwohnten auf Sor. Wie beide verhaftet wurden, wie sie alles endlich eingestehen mussten, wäre hier zu erzählen so unnütz als weitläufig. Als Zähnen vorgehalten ward, ob er sich denn nicht zwiefach ein Gewissen daraus gemacht habe, eine Frau, die nun schon im 8. Monat von ihm schwanger gewesen, ermorden zu lassen, gab er ganz gelassen zur Antwort, über ihre Schwangerschaft hab er sich weggesetzt, was er getan sei aus Unverstand geschehen. So, um so viel älter, hätte ihm abraten sollen. Er selbst würde es nie übers Herz gebracht haben, gewaltsame Hand an sie zu legen. Ich wiederhole, dass bei dieser Kriminalgeschichte alles, was einer romantischen Verwicklung auch nur von weitem ähnelt, wegfällt, und dass ich sie doch nicht für ganz unmerkwürdig halte. Merkwürdig scheint mir der schon berührte Stufengang mörderischer Entwürfe. Merkwürdig das Gemisch von Feigheit und Grausamkeit im Gemüt des Mordsüchtigen, der von Entwurf zu Entwurf fortschritt, keine Vereitelung sich ermüden, keine Vaterpflicht sich hindern ließ, der selbst ganz ohne Bedenken mutmaßliches Gift seinem Weibe reichte, kurz, der zu allem bereit war, nur nicht Hand an sie zu legen. Merkwürdig bei sonst so plumper Bosheit, die ziemlich durchdachte Verstellung, mit welcher er die schändlichsten Pläne seinen Eltern, Schwiegereltern und der unschuldig gehassten Person selbst verhehlen konnte. Am allermerkwürdigsten endlich die Verlegenheit, in welche diese Tat, als sie abgeurteilt werden sollte, ihre Richter versetzte. Das josephinische peinliche Gesetzbuch hat bekanntermaßen selbst auf Mordtaten die Todesstrafe abgeschafft. Und statt ihrer ein langwieriges, hartes Gefängnis und jährlich am Tage des Mordes eine nach Maß des Verbrechens und seiner erschwerenden Umstände zu erteilenden Zahl von Stockstreichen festgesetzt. Die Stimme der Kriminalrichter erkannte daher anfangs, dass beide Verbrecher mit langwierigen, harten Gefängnis im zweiten Grad von 50 Jahren und jährlich am Tage des Mords mit 25 Streichen zu belegen wären. Als plötzlich einer von ihnen die Frage aufwarf, ob denn wirklich beide Verbrecher ganz gleich schuldig und also auch ganz gleich zu züchtigen wären. Die Meinungen teilten sich jetzt. »Sir«, sagten einige, »ist der Schuldigere. Er ist der eigentliche Mörder. Ohne ihn wäre die Tat wahrscheinlich nie geschehen. Der feige Zen hätte sein Weib gehasst, sich vielleicht von ihr getrennt und nichts weiter. Er sagt selbst, dass er nie Hand an sie gelegt haben würde. Sir, durch Geld erkauft, mordete hingegen und ist am strafbarsten.« »Mitnichten«, entgegneten andere, »Zen ist es. Er ist zwar nur Mordbesteller, aber ohne ihn wäre Sorn die ganze Tat nicht eingefallen. Ohne seine vielfältigen Anreizungen, ohne seine Erkaufung und Zudringlichkeit wäre jener rechtschaffene Kerl geblieben, der er war, bis dieser verführerische Bösewicht ihn kennenlernte. Er widerstand lange, er ward selbst das letzte Mal gewissermaßen dazu hingestoßen. Jener Schändliche hingegen trug sich nun schon jahrelang damit. War es denn seine Schuld, dass jenes grüne Pulver nicht als tödliches Gift wirkte? Wollte er nicht schon töten, ehe er Sorn noch kennenlernte? Und ist es denn nicht einerlei, mit welchem Instrument er vorsätzlich tötete? »Alles richtig«, sprachen die Ersten, »aber menschliche Gesetze bestrafen doch immer stärker die Tat als die Absicht. Zen ist ein Nichtswürdiger, das unterliegt keinem Zweifel. Aber die peinliche Lage mit einer Frau, die man nicht mehr liebt, verbunden, durchs ganze Leben verbunden zu sein, kann allerdings zu viel schwarzen und selbst blutigen Entwürfen beitragen. Hier war also warmes Blut. Sor hingegen mordete mit kaltem, mordete bloß für elendes Geld, mordete, nachdem er mehrmals schon erkannt hatte, dass er Unrecht tun würde. Mordete endlich eine fremde Person, deren längeres Leben ihn keineswegs in seinem eingebildeten Glück gehindert haben könnte. Aber ist denn nicht gerade der Umstand, dass Zen den Mord solcher Personen bestellte, die ihm nicht fremd, sondern nur allzu nahe verwandt waren, der erschwerendste unter allen? Lagen ihm nicht gegen die junge Frau und gegen das noch ungeborene Kind als Gatte und als Vater doppelt heilige Pflichten ob? Wer sollte mehr für das Leben derjenigen sorgen, die er ermorden ließ, als er selbst? Und ist nicht Blutverwandtschaft, zumal so nahe, eine von denjenigen die Strafe verstärkenden Ursachen, die selbst im Gesetz angegeben werden? Dieser letztere Grund entschied. Durch die Stimmenmehrheit ward Zennen jährlich die Zahl von 25 Stockstreichen, Sorn von 15, außer ihrer schon erwähnten Gefängnisstrafe, zuerkannt. Ganz ohne mich in die Frage zu vertiefen, ob eine Strafe auf die Dauer von 50 Jahren in hartem Kerker erstreckt und noch alljährlich mit einer empfindlichen körperlichen Züchtigung verbunden, gerecht oder nur gesetzlich sei, bin ich allerdings auch der Meinung, dass Zen weit schuldiger als der eigentliche Mörder und auch nach menschlichen Gesetzen schärfer zu bestrafen war. Da ich aber nun einige Mal in Gesprächen fand, dass Männer, deren juristische Kenntnisse ich unendlich weit den meinigen vorziehe und denen ich auch sonst das Zeugnis der Billigkeit und des Scharfsinns mit williger Seele erteile, der entgegengesetzten Meinung waren, so glaubte ich umso eher diesen Fall als einen Streitigen erzählen zu können und auch etwas umständlich in den vorläufigen Umständen sein zu müssen. Seltsamer Selbstverrat. Ein Herumstreicher, den man zu Pressburg in Ungarn auf einem kleinen Diebstahl ertappt und mehrerer Wichtigen bezüchtigt, doch dieser letzter nicht ganz überwiesen hatte, musste sich's gefallen lassen, als Züchtling ein Jahr allda Gassen zu kehren. Es kam ihm verzweifelt sauer an, denn man spürte bei jeder Gelegenheit, dass er sonst an eine bequemere Lebensart gewohnt gewesen sei. Doch die Gewalt unterstützte diesmal das Recht. Sein Strafjahr war endlich bis auf einen einzigen Tag, dieser Tag sogar bis auf ein paar Stunden vorüber. Und unser Züchtling kehrte bereits gegen Abend mit der übrigen geschlossenen Gesellschaft zum letzten Mal, wie er glaubte, dem Ort seiner Aufbehaltung zu. Er glaubte ganz gewiss, den andern Morgen bereits höchstens noch mit einer kleinen fühlbaren Ermahnung entlassen zu werden, als ein sehr zufälliger Umstand alles änderte. Es begegnete ihm kaum 20 Schritt vom Arbeitshause auf der Straße ein junger Mann in gesticktem Frack, seidenen Strümpfen, zwei Brillantringen an Fingern, ebenso viel Uhren in der Tasche, hinter sich einen Lohnbedienten, kurz ganz wie ein Mann von erstem Stande sich trägt. Von den Züchtlingen angebettelt, warf er einen flüchtigen, halb lächelnden, halb verächtlichen Blick auf die Karawane, fasste gerade unseren Helden am stärksten ins Auge und ward auch von eben demselben am steifsten wieder angeblickt. Denn dieser erkannte in ihm einen seiner ehemaligen Spießgesellen, mit dem er 3 oder 4 Jahr lang unter einer Bande sich befunden hatte. »Sonderbar«, rief er, gekränkt durch diesen gewaltigen Abstand und vielmehr noch durch jenes scheinbare Lachen, »sonderbar, wie es in der Welt zugeht. Ich war ein Jahr lang einer elenden Kleinigkeit wegen Züchtling, und dieser Bursche, der sonst mein Kamerade war, geht hier frank und frei, so geputzt und stolz wie ein Edelmann daher.« Der Soldat, der die Wache bei den Gassenkehrern hatte, hörte dies. »Wie?« fragte er. »Jener Herr dort wäre dein Kamerad gewesen.« »Nicht nur das«, fuhr der Erzürnte in seinem Eifer fort, »sondern er war auch bei jeder Gelegenheit 10-mal schlimmer als ich.« »Nun, so kann dem noch Rat und dieser auch bestraft werden. Komm, komm mit zum Polizeiamt, wir wollen das gleich anzeigen.« Auf einen Augenblick stutzte jetzt der Züchtling und hatte Lust, wieder umzukehren. Aber der Soldat ließ nicht ab, sie gingen. Jene Ansage war registriert, und eine halbe Stunde drauf war der Abenteurer schon verhaftet. Er stutzte nicht wenig, als diese Ehre ihm widerfuhr. Er stutzte noch weit mehr, als jener Angeber ihm vorgestellt und er befragt ward, ob er hier nicht seinen Spießgesellen kenne. Er wollte zwar anfangs den Bitterbösen machen, wollte von seinem Stande, seiner Herkunft, seinen Gütern, die wohlverstanden sämtlich in der Fremde lagen, ein langes und breites Heer prahlen. Doch die öftere Verwandlung der Farbe, das Stottern der Stimme, das Zittern seiner Knie und 1000 kleine Umstände noch, die eine innere Verwirrung anzeigten, sprachen gegen seine Worte. Und es gelang dem Richter, vor welchem er stand, gar bald ihn in Widersprüche zu verwickeln. Kaum merkte er dies selbst, als er auf einmal hastig abbrach und ausrief, »Nun ja, ich will es euch allen nicht schwer machen. Ich bin ein Landläufer, Buschklepper und ein Kamerade von jenem gewesen. Aber weil der Schurke mich so ganz von freien Stücken, so ganz ohne selbst zu wissen, warum, angibt, so soll auch wenigstens er nicht heraus, sondern noch tiefer ins Garn hineinkommen. Und mein erstes Geständnis sei, dass wir vor 2 Jahren zusammen im Wehwalde einen Mord an 2 Reisenden begingen.« Die Verwunderung aller Anwesenden, das Erschrecken jenes unvorsichtigen Angebers, kann man kaum groß genug sich vorstellen. Schon mochte er zwar heimlich mehr als einmal schon seinen raschen Ausruf und seine ganze Klage bereut haben, mochte voraussehen, dass dieser Handel seine Haft verlängern werde, doch einer solchen Rache war er sich kaum vermutend. Noch bleicher, noch bebender als vorher sein Raubgenosse, versuchte er auch nun, noch fruchtloser, Entschuldigung und Leugnen. Wenige Minuten waren hinreichend, ihn des Mordes, des Straßenraubs und noch mancher andern Tat eingeständig zu machen. Sein Weg ging nun natürlicherweise nicht mehr ins Zuchthaus zurück, sondern in enge Haft. Einige Wochen drauf, in Gesellschaft desjenigen, den er angeklagt, aufs Schafott. Unter den vielen tausend Zuschauern, die diesen sauren Weg ihn antreten sahen und dabei die sonderbare Fügung bewunderten, wodurch er sich selbst verraten müssen, war auch der Freund, dessen mündliche Erzählung ich diese Anekdote verdanke. Die Strumpfbänder. Bald nach dem Siebenjährigen Kriege, bestimmter wusste mein sonst glaubwürdiger Wehrmann die Zeit mir nicht anzugeben, kam ein junger Mann aus Schwedisch-Pommern nach Wien, um sich dort erst ein Weilchen aufzuhalten und dann nach Italien zu reisen. Er trat die ersten 3 oder 4 Tage im sogenannten Maschackerhof ab, mietete sich aber nachher, wie es Fremde in Wien gewöhnlich machen, ein Zimmer in einem Privathause. Blieb allda einen knappen Monat, verwandte den größten Teil des Tages darauf Besichtigung öffentlicher Merkwürdigkeiten und der reizenden Gegend umher, brachte einige Stunden des Abends im Schauspiele zu, suchte aber übrigens entweder aus Mangel an Empfehlungsbriefen oder aus eigener Schüchternheit keinen Eintritt in Familien. So leicht sich solche in dem gastfreien Wien Fremden öffnen. Als er endlich wieder wegreisen wollte, hatte er den unglücklichen Einfall, in einem Zeitungsblatt anzeigen zu lassen, ein einzelner Mann suche einen Reisegefährten nach Triest oder Venedig. War recht froh, als sich 2 Tage drauf ein anderer Fremder, dem Vorgeben nach ein Schlesier, zur Gesellschaft ihm antrug und machte sich des andern Mittags, früher hatte der Schlesier nicht aufbrechen wollen, in einer leichten Postchaise auf den Weg, auf welchem er leider nicht weit kam. Dieser angebliche Reisegefährte war nichts mehr und nichts minder als ein Taugenichts, der in Gesellschaft mit mehreren, die ihm glichen, bald den falschen Spieler, bald den Beutelschneider gemacht, von unserem Fremden, den er auf einem Kaffeehause gesehen, einige Nachricht eingezogen und, so wie er erfuhr, dass er allein wegreisen wollte, den Plan gefasst hatte, ihn zu begleiten, zu berauben und zu ermorden. Mit noch einem Gauner darüber einverstanden wurden alle Anstalten schon gemacht. Ward eine so späte Tagstunde zur Abfahrt beliebt und der arme Fremde in ein Netz verstrickt, wovon ihm nichts träumte. Auf der 4. Station, als es schon Nacht geworden, als sie trotz der Dunkelheit fortfahren und der Schwede ganz sorglos schlief, durchstach ihm jener nachbarliche Bösewicht mit einem Stilett, so rasch und richtig treffend die linke Brust, dass er mit einem einzigen Schrei auffuhr, wieder zusammensank und starb. Der Postillon, der bei diesem Getöse sich umsah, ward ebenso schnell mit einer Pistolenkugel vor den Kopf geschossen und stürzte. Ganz gemächlich plünderte dann der Mörder die Habseligkeiten des Fremden, packte alles in 2 Mantelsäcke, die er deshalb mitgenommen, spannte das Sattelpferd aus und ritt an einem bestimmten Ort zurück, wo bereits sein Gefährt in einem Gebüsche mit einer Halbchaise seiner wartete, ließ dann das Postpferd auf gutes Glück in die weite Welt gehen und steuerte ganz keck und unbekümmert wieder nach Wien zu, wo kurz vor dem Tore sein Spießgeselle sich von ihm trennte, er aber unterm Schein eines Reisenden ankam. Am anderen Morgen fand man jene zwei Leichname. Und da man von dem Fremden durchaus nichts weiter wusste, als dass er von Wien herkomme, so schaffte man seinen Körper wieder dorthin, in der Hoffnung, allda mehrere Nachrichten einzuziehen. Da aber auch hier von Polizei und Gerichten niemand ihn kannte, da es von einer Person, der alle Schriften, alle Kleidung weggenommen worden, unmöglich war, gleich in erster Stunde zu wissen, wer und woher sie sei, so stellte man den Leichnam aus und hing ein Zettel dabei, der jeden aufforderte, den Namen dieses Unglücklichen, wenn er ihn wisse, anzugeben. Ein Mittel, das sonst wirksam genug, doch diesmal vielleicht vergeblich gewesen wäre. Hätte nicht ein sonderbares Schicksal gerechter Rache obgewaltet. In jenen ersten paar Tagen, die der Ermordete schon gedachtermaßen im Maschackerhofe zugebracht, war früh morgens, als er eben aufgestanden, eine Händlerin, die mit Kleidungsstücken und Galanterien hausieren ging, zu ihm gekommen, und er hatte einige Kleinigkeiten, unter anderem auch ein paar gestickte Strumpfbänder, ihr abgekauft. Seitdem hatte dieses Weib ihn nicht mehr mit Augen gesehen. Als sie aber jetzt bei dem Orte, wo sein Leichnam ausgestellt ward, vorbeiging und eine Menge Menschen hinlaufen sah, zog auch sie die Neugier mit fort, und auf den ersten Augenblick erkannte sie ihn, bedauerte herzlich den guten Herrn, der damals nur äußerst wenig ihr abgehandelt habe, ging aber stillschweigend weiter, weil sie doch weder seinen Namen noch sein nachmaliges Logis kannte, und weil sie hoffte, so gut und besser als sie würden wohl tausend andere ihn kennen. So in Gedanken über diesen ihr allerdings unerwarteten Anblick ging sie immer ihren Weg fort und ihrer Hantierung nach, kam aber ohne recht zu wissen, wohin sie gehe, was sich jedoch aus dem Zusammenhange der Ideen leicht erklären lässt, gerade wieder im Maschacker Hof, ging gerade vor das nämliche Zimmer, pochte an, hörte rufen, herein, öffnete die Türe, sah eine Mannsperson noch im Bette liegen, ward aber von derselben, die sich vielleicht eines jüngeren Besuches versah, sehr rauh mit den Worten, er brauche von einer solchen alten Hexe nichts, angefahren. Indem sie aber, eben nicht sehr zufrieden, wieder gehen wollte, warf sie von ungefähr einen Blick um sich herum und erblickte auf dem Stuhle neben dem Bette eben diejenigen Strumpfbänder, die sie vor einigen Wochen dem Ermordeten, von dessen Leichnam sie herkam, verkauft hatte. Bei diesem Anblick stutzte sie, unter dem Vorwand, trotz jenes Empfangs, ihre Ware noch einmal zu empfehlen, trat sie ein paar Schritt näher, sah genauer auf diesen Stuhl und ward immer überzeugter, es waren eben dieselben. Der Mann befohl ihr abermals, sich zu packen. Sie tat es. Im Heruntergehen erkundigte sie sich bei einem Kellner, wer der Herr sei, der Nummer 5 wohne. Ein Fremder, der gestern aus Steiermark angekommen. Mit viel Gepäck? Nein, ohne Bedienten, mit ein paar Mantelsäcken. Dies gab keinen Aufschluss, weder für noch dawider. Aber ein gewisser innerer Trieb ward immer stärker in ihr. Sie ging gerade zur Polizei und zeigte an, jener ausgestellte Erschlagene habe vor einigen Wochen in dem oft benannten Gasthofe gewohnt und ein paar Strumpfbänder ihr abgekauft. Jetzt liege in eben dem Zimmer, eben dem Bette, ein Mensch mit höchst verdächtigem Gesichte und neben ihm eben dieselben Strumpfbänder, die ihre eigene Tochter gestickt und sie jenem verkauft habe. Wenn man den Menschen frage, wie er zu diesem Kleidungsstück gekommen sei, so würde sich vielleicht mehr ergeben. Man trug anfangs Bedenken, auf die ganze Anzeige zu achten. Strumpfbänder sehen sich gleich. Dass der Mörder gerade nach Wien kommen, gerade auf demselben Flecke sich einfinden solle, wo sie vorher den Ermordeten angetroffen, schien so romanenhaft, dass man es eben deshalb für gänzlich unwahrscheinlich hielt. So entschloss man sich endlich, einen Versuch zu machen, den Fremden zu verhaften und ihn genau zu befragen, wer er sei, woher er komme und so weiter. Es geschah. Gleich nach der Verhaftung entsetzte er sich gewaltig. Als bei dieser Gelegenheit auch seine Kleider durchsucht wurden, fand man blutige Wäsche, ein Stilett, mehrere Taschenpuffer und einen Rock, den man im Gasthof in jenem Fremden, auf welchem man sich nun bei der Hausiererin Angaben besann, gesehen haben wollte. Auch die Strumpfbänder. Kurz, was bedarf es noch vieler Worte und Umstände? Gleich beim ersten Verhör wurde dem Verhafteten so mancher Beweis oder vielmehr so mannigfacher Grund zum Verdachte vorgelegt, dass er bald alles gestand und wenige Wochen drauf die Strafe litt, die er reichlich verdient hatte. Die Ausforderung. Eine wahre Begebenheit. Auf einem Kaffeehause zu Berlin spielten zwei junge Offiziere zusammen Billard. Und einer davon hatte grad heute, wie man zu sagen pflegt, seinen unglücklichen Tag. Sonst dieses Zeitvertreibs vollkommen kundig, seinem Gegner vollkommen gewachsen, verlor er doch diesmal ein Spiel nach dem anderen, stand immer im Anfang vortrefflich und verlief oder versprengte sich gegen das Ende. Wenigstens 8 bis 9 Mal schon hat er quitt oder doppelt gesagt. Stets hatte sein Gegner dies gehalten und gewonnen. Zu welcher ungeheuren Menge von Strichen auf der Tafel dies führte, lässt sich denken. Gelassenheit mochte nie die Lieblingstugend unseres Leutnants sein. Wenigstens brachte er sie heute nicht in Ausübung. Er schmälte, fluchte, tobte. Jetzt auf den Burschen, der nicht laut genug zählte, jetzt auf die Lichter, die nicht hell genug brannten, jetzt auf den Köder, der nicht scharf genug abstieß. Alles das half ihm freilich nichts, aber er kühlte doch sein Mütchen dran ab und brachte sich zugleich um den letzten, elenden, unsichern Trost im Spielverlust, um das Mitleid der Zuschauer. Unweit des Billards, in einer Ecke des Zimmers, saß an einem kleinen Tischchen der Hauptmann W., Offizier bei einem ganz anderen Regiment, und trank ein Glas Limonade. Er war ein Mann von mittleren Jahren, von ernstem, doch zutraulichem Gesichte. Er hatte noch kein Wort mit den übrigen Anwesenden gesprochen, sondern schien ganz seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. Selbst aufs Spiel warf er nur selten einen gleichgültigen Blick. In seinem ganzen Leben war er, wie man nachher erfuhr, jetzt zum zweiten Mal auf diesem Kaffeehause. Doch kannten ihn einige von der dasigen Gesellschaft im Ansehen und Namen nach. In freundschaftlichen Verhältnissen stand keiner mit ihm. Jetzt hatte jener jüngere Offizier abermals ein Spiel, das beiderseitig auf Eilfe stand, durch einen Fehlstoß von der Bande herab verloren, und indem er mit einem echten Regimentsfluche noch ein paar Schritte zurückprallte, stieß er an den etwas vorgestreckten Fuß des Fremden. Anstatt, wie es in der Regel gewesen wäre, desfalls um Verzeihung zu bitten, glaubt er, oder stellte sich wenigstens, selbst der Beleidigte zu sein. Dass es nicht Sitte wäre, so nahe am Billard zu sitzen oder zu stehen, dass es kein Wunder sei, wenn der Spieler dann gestört werde und des Zwangs halber fehlstoße. Dies und noch mehreres murrte er halblaut und unwillig her. Und desto gelassener betrug sich der andere. Unglücklichen muß man einigen Unmut zugute halten. Mit diesen Worten stand er auf und setzte sich an des Tisches entgegengesetzte Seite. Doch eben diese Gelassenheit und dieser an sich so schuldlose Ausruf erhitzten den Spieler noch stärker. Seine Reden wurden immer lauter und beleidigender. Der Hauptmann konnte, als Offizier und als Mann von Ehre, sich einer Antwort nicht länger entbrechen. Zwar ermahnte er auch jetzt den Zürnenden bloß mit aller möglichen anständigen Kälte zur Mäßigung seiner Hitze, doch der Wortwechsel griff bald weiter um sich, und schon bei der dritten oder vierten Rede rückte der junge Brausekopf mit dem Vorschlag heraus, der Herr Hauptmann möchte die Güte haben, entweder gleich jetzt mit ihm in ein Seitengemach zu gehen oder ihm morgen früh eine Stunde zu bestimmen, wo er sprechbar sei. Der Ältere schwieg bei diesem Antrag ein paar Augenblicke Stille, und nicht mit verlegner, aber mit einer zweideutigen, fast lächelnden Miene sagte er endlich, »Nein, beim Kerzenlichte schlag ich mich keineswegs. Das taugt für Zweikämpfe auf Theatern nur. Auf wirkliche Heldentaten muß die Sonne scheinen. Haben der Herr Leutnant daher morgen Lust, mich zu besuchen, so werd ich nach 11 Uhr gewiß zu finden sein. Früher hab ich Geschäfte. Auch steht es noch ganz bei Ihnen, sich diese Nacht über darauf zu besinnen, dass Sie sich ereiferten, ohne beleidigt worden zu sein.« Er sagte ihm noch sein Quartier, nahm Hut und Stock und ging. Die Empfindungen der Anwesenden bei diesem Vorfall waren sehr geteilt. Dass der Ausforderer Unrecht habe, darüber gab es freilich nur eine Stimme, doch auch das Betragen des Fremden gefiel nur halb. Er hätte, meinte man, doch rascher zugreifen und die Sache sogleich ausfechten sollen. Dass er seinem Gegner sogar freistellte, sich noch eines Bessern zu besinnen, pfui! Das war Unrecht. Was wissen denn die Gesetze einer gewissen Ehre vom Besinnen und von Besserung? Wirklich dachte der Ausforderer auch standesmäßig genug, um von dieser Erlaubnis keinen Gebrauch zu machen. Pünktlich hatte er sich die Wohnung des anderen gemerkt, minder pünktlich die anberaumte Zeit. Es schien ihm anständiger zu eilen als zu zögern. Gleich nach 9 Uhr trat er daher rasch in des Hauptmanns Zimmer und traf diesen noch ganz in Nachtkleidern beim Schreibetische sitzend an. Wenigstens 7 Briefe, schon überschrieben und gesiegelt, lagen um das Schreibezeug herum. Am 8. war er in vollster Arbeit. Auf die Verwunderung des Eintretenden, ihn noch so unangekleidet zu finden, antwortete er bloß mit Hinhaltung der Uhr und den kurzen Worten, »Es ist noch nicht Eilfe.« Alle Anforderung, sich wenigstens jetzt anzuziehen, widerlegt er mit der trockenen Versicherung, unmöglich, dieser Brief muß erst geendet sein. Selbst dem Erbieten seines Gegners, so lange hier zu warten, bis er ausgeschrieben habe, setzt er ein aufrichtiges »Kommen Sie lieber wieder« entgegen. Endlich, als der jüngere Offizier immer hitziger in seinem Verlangen und abermals beleidigend in seinen Ausdrücken ward, als er von Leuten sprach, die bei jeder Kleinigkeit Haus und Hof bestellten, von Männern, die ihr Leben und ihre gesunden Gliedmaßen wenigstens gern ein Stündchen noch fristen möchten, und so weiter. Da erhob sich zuletzt der Hauptmann langsam vom Sessel, sah erst vor die Türe des Zimmers, ob vielleicht jemand lausche, und sprach dann ganz gelassen, »Wohlan, junger Kriegskamerade, weil Sie sogar ungestüm mir zusetzen, so sei es Ihnen dann frei herausgestanden, dass ich allerdings nicht die geringste Lust habe, mich mit Ihnen zu schlagen.« Der jüngere Offizier, voll Eifer, »Wie, Herr, wenn Sie ein Offizier, wenn Sie nur einigermaßen ein Mann von Ehre sind!« Der ältere Offizier, einfallend, »Eben weil ich es bin und gern auch als ein solcher aus der Welt gehen möchte, weil ich mir ein Gewissen draus mache, einen Bettlerpfennig, eine schon verrufene Münze gegen eine namhafte Summe zu setzen, weil«, mit geändertem, fast herzlich werdendem Tone, »junger Mann, wenn ich überzeugt wäre, dass Sie schweigen, nur 2 Stunden lang schweigen wollten, so würde ich Ihnen, wiewohl Sie sich mir zum Feinde gleichsam aufdringen, ein Geheimnis entdecken, das ich selbst meinen innigsten Freunden verschwieg, das freilich mich am nächsten angeht, das aber doch auch Sie nahe genug betrifft.« Der jüngere Offizier stutzend, »Auch mich? Und das wäre?« Der ältere Offizier, »Erst Ihr Ehrenwort, dass Sie schweigen, 2 Stunden lang mein Geheimnis verschweigen wollen, gegen jedermann und in jeder Rücksicht.« Der jüngere Offizier, wenn es nicht gegen Staat und König ist, so will ich es. Der ältere Offizier, so wissen Sie dann, diese Pistolen, die er von der Wand nimmt, sind allerdings schon geladen, werden ganz gewiss Ihren Mann nicht verfehlen, doch dieser sollte nicht Sie, auch nicht sonst ein Dritter, sondern ich selbst sein. Sie starren mich an. Sie begreifen nicht. Junger Ungestüm, Sie sehen hier einen Menschen vor sich, der schon seit 8 Tagen fest entschlossen war, sein Leben zu enden, gerade heute solches zu enden. Welche Unfälle, welche verwickelte Lage zu diesem Entschluss mich drängen, kann ich jetzt erst unmöglich Ihnen erzählen. Aber genug, es ist ein Vorsatz nicht etwa seit diesem Morgen gefasst. Daher lächelte ich gestern bei Ihrer Ausforderung auf heute. Daher sagt ich, dass Sie nach Eilf mich finden, bloß finden würden. Daher verbat ich mir früher Ihren Besuch, denn nur eine Stunde später durften Sie kommen und Sie trafen mich nicht mehr lebend an. Der jüngere Offizier, nach einer kleinen, verlegenheitsvollen Pause plötzlich in ein bitteres Lachen ausbrechend. »Ha, vortrefflich, ein Märchen, das Ihnen ein anderer als ich glauben mag.« Der ältere Offizier, sehr kalt. »Und warum Märchen? Was finden Sie Unglaubliches dran? Bin ich der erste Sterbliche, der vom Unglück verfolgt es wagen will, die Bürde des Lebens abzuschütteln? Oder halten Sie mich für einen so feigen und zugleich so einfältigen Tropf, dass ich Sie nur durch eine Unwahrheit entfernen möchte, die 2 Stunden später doch nicht mehr hülfe?« Der jüngere Offizier, »nun, umso besser für Sie. Wenn Sie wirklich des Lebens so müde sind, warum zaudern Sie noch, sich anzuziehen und mit mir zu gehen? Kommen Sie!« Der ältere Offizier, »nein, hitziger Jüngling, nein, das hieße Ihr Leben stehlen, wenn ich in jetziger Fassung mit Ihnen mich schlüge und siegte. Mein eigenes Blut hoff ich vor jenem Richterstuhl, sitz auf ihm auch, wer da wolle, zu verantworten. Aber ein Fremdes möchte ich gerade jetzt am wenigsten auf mich laden. Was könnte es auch Ihnen gegenseitig nützen, einen Menschen zu töten, der in wenigen Augenblicken sich selbst umgebracht haben würde, der Sie jetzt nun zur Flucht, zur Verantwortung, vielleicht zum Verlust Ihres Postens und auf jeden Fall zur Erduldung mancher Verdrüßlichkeiten drängte? Dies ist der Erfolg von der Überlegung meiner letzten Nacht. Mich heute freiwillig an Ihren Degen zu spießen, kam mir auch in Ihr mehr als einmal im Sinn. Doch nicht gerechnet, dass dieser Weg mir immer noch zu unsicher deuchte, so mag ich auch meine Ruhe nicht mit fremder Unruhe mir eintauschen. Gehen Sie, mein Herr, nur eine Stunde noch lassen Sie mich allein. Nur jenen Brief möchte ich gern noch enden. Kommen Sie dann wieder und Sie finden mich noch am Leben? Dann behandeln Sie mich als die feigste Memme, dem nicht der Rock, dieser Degen, ja überhaupt nicht ein Mannskleid gebührt. Es war so viel Wahrheit in diesen Worten, so viel Wärme im Tone derselben, dass selbst der bisher trotzige, ungläubige Ausforderer sich unwillkürlich davon ergriffen fühlte. Bestürzt und unentschlossen stand er einige Sekunden lang. »Herr«, rief er endlich, »wenn Sie doch vielleicht im Ernste sprächen, im Ernste sich das vorgenommen hätten, so wäre es ja meine Pflicht, auch dieses Vorhaben zu hindern. So werde ich auf jeden Fall...« Der ältere Offizier mit halb freundlichem, halb mitleidigen Lächeln. »Doch nicht etwa Menschen rufen, denen Sie dies wiedererzählen, die mich bewachen sollen? Ich hab Ihr Ehrenwort auf 2-stündiges Schweigen, und darauf stütze ich mich. Noch mehr, wer und wo ist der Mensch, der einen anderen Menschen zu sterben hindern kann? Auch wäre es seltsam genug, wenn Sie, gerade Sie, denjenigen zum Längerleben nötigten, den Sie vor 2 Minuten noch zum Zweikampf zwingen wollten. Nein, mein Entschluss ist unwiderruflich. Die Mittagsstunde ist für mich nicht mehr da. Gehen Sie, mein Herr. Mein Blut soll in keinem Verstande des Worts auf Ihnen lasten. Wann Sie erfahren werden, was in jenen Briefen steht und was gewiss für Sie kein Geheimnis bleibt, dann werden Sie meinen Schritt als sehr verzeihlich betrachten.« Er hat bei diesen Worten des Leutnants linke Hand ergriffen. Er führte ihn, nicht auf eine beleidigende, sondern gleichsam vertrauliche Art, gegen die Türe seines Zimmers. Und jener ging, wie im Traume, mit. Doch als sein Führer nun das Schloss aufdrücken wollte, da riss er sich noch einmal plötzlich von ihm los, wandte sich um und rief: »Element, Herr Hauptmann, ich glaube beinahe nun, dass dies alles Wahrheit ist, und dann, bei Gott, dann haben Sie edelmütig gehandelt, dass Sie mich ungestümen Polterer nicht anlaufen ließen oder mich nicht gar zum Spaß in jene Welt mitnahmen. Wenn Ihr Entschluss, wie mir scheint, aus Geldverlegenheit entspringt, wenn sich der noch abhelfen ließe, hier, in dieser Börse sind 80 Friedrichsdor, und zu Hunderten hätt ich noch bis auf den nächsten Monat Kredit. Nehmen Sie solche hin, schalten Sie nach Belieben damit. Das verdammte Spiel von gestern machte zwar eine gewaltige Lücke in meine Barschaft, aber ich würde mich herzlich über diesen Verlust erfreuen, wenn er mir die Gelegenheit verschaffte, das Leben eines Biedermanns zu erhalten.« In des Hauptmanns bisher trockenem Auge glänzte jetzt schnell eine Zähre. Er fiel seinem vorigen Gegner um den Hals und rief: »So irrt ich mich doch also nicht in dir, als ich vermutete, es müsse hier unter rauer, wilder Schale ein süßer, edler Kern verborgen liegen, müsse nur auf Zeit und Gelegenheit warten, um hervorzubrechen. Aber behalte deine Börse lieber, junger Freund. Diese Willfährigkeit ist zwar meine letzte Freude hienieden, doch sie rettet mich nicht. Tief, tief in die Tausende hinein ist meine Sache schlimm.« Der jüngere Offizier: »Viel, aber auch diese sind wohl noch zu tilgen, wenn nicht jetzt doch künftig. Nur nicht zaghaft, nur nicht allzu rasch, lieber Hauptmann. Ich will mir Mühe geben, will in meinem Namen bei meinem Bekannten nachfragen, will borgen, bitten sogar. Ich hab einen Onkel.« Der ältere Offizier: »Allzu viel, aber für mich ist keine Rettung. Schulden stößt man ab. Doch ein verlorener guter Name ist unwiederbringlich. Regimentsgelder, die ich angriff, Vorgesetzte, die schon argwohnen, bald alles wissen werden. Jüngling, mache mir meinen Abschied durch deine Vorstellungen nicht noch schwerer. Ich war schon so ganz gefasst. Jetzt geh, geh, komm in einer Stunde wieder. Leb ich dann noch, so steh ich dir zu Dienste für deine Guttaten oder deine Degen, wie du willst. Aber komm gewiss wieder, denn es ist wohl möglich, dass du unter meinen Papieren auch für dich noch ein Vermächtnis findest.« Er eröffnete bei diesen Worten selbst die Türe seines Gemachs, schob leise, doch ernstlich seinen Besuch hinaus und drückte sofort das Schloss ab. In einem Taumel von